Der Albtraum von Winnenden beginnt um 9.30 Uhr. Es ist Unterrichtszeit an der Albertville-Realschule, als Tim K. das Gebäude betritt. Im schwarzen Kampfanzug und bewaffnet mit einer Pistole vom Typ Beretta, die seinen Eltern gehört.